Sorgen oder lass mich in Ruhe. Daddy, oh Daddy, brauch dich nicht als Boss, weiß genau, was ich tu. Bin weg vom Braunen und vom Weißen, nur mal ab und zu ein Bier. Will nicht mehr das üble Zeug, hab den Boogie bei mir. Daddy, oh Daddy, warum geht das in deinem Kopf nicht rein? Daddy, oh Daddy, Mensch, hör auf, lass doch den alten Zauber sein. Bin weg von allen falschen Freunden, Leo Fender schläft bei mir. Auch mal ab und zu ne Braut, hab den Boogie bei mir. Thank you.